ich nach Bora Bora kam und mir den Strand als Zimmermann, streckte ich meine Beine aus, fühlte mich wie zu Hause. Palmen und Blüten um mich her, klar wie Kristall das blaue Meer, ein Vogel sang im Mangobaum, alles war wie ein Traum. Meilen von Zuhause brach dann bei mir das Heimweh aus. Doch ich denk noch heut, mein Herz zerspringt, wenn dieses Lied erklingt. Scheint, ist jeder.